Der Abschied fällt unschwer, wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden. Der Abschied fällt unschwer, wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden. Wer brachte uns die Ehre und den Stolz zurück? Die Antwort ist Osama Bin Laden. Egal wo auf der Welt du den Mujahid fragst, wer ist dein Sheikh? Antwort ist, mein Sheikh, das ist Bin Laden. Wenn du wissen willst, ob jemand auf dem Manhaj ist, die Frage ist, wie findest du Bin Laden? Sogar der Feind ist von seiner Persönlichkeit entzückt. Es lebe Sheikh Osama Bin Laden. Es lebe Sheikh Osama Bin Laden. Der Abschied fällt unschwer und wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden. Der Abschied fällt unschwer und wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden. Ein Mann, ein Wort, ein Mujahid, wie er im Buche steht. Die Rede ist von Osama Bin Laden. Er ließ sein Reichtum und die ganze Welt zurück. Sein Name ist Osama Bin Laden. Eine sanfte Stimme, ein warmer Blick und ein Gedicht. Die ganze Welt hört zu, jetzt spricht Bin Laden. Jeder Anführer in unserer Zeit hat ein Gesicht. Das Schönste hat Osama Bin Laden. Das Schönste hat Osama Bin Laden. Der Abschied fällt unschwer und wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden. Der Abschied fällt unschwer und wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden. Wer ist an erster Stelle Amerikas Most Wanted List? Die Spitze führt Osama Bin Laden. Wer hat auf einen Schlag die Flagge in New York gehisst? Es war unser Osama Bin Laden. Du, der in unserer Zeit der Held der Helden bist, Sheikh Ibn Mohammed Bin Laden. Edel ist der Weg, den du gegangen bist. Wir lieben dich, Osama Bin Laden. Wir lieben dich, Osama Bin Laden. Der Abschied fällt unschwer und wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden. Der Abschied fällt unschwer und wir vermissen dich. Eine Sehne steigt empor, es ist Bin Laden. Die Engel freuen sich und der Himmel öffnet sich. Welch wunderschöner Duft, es ist Bin Laden.